kommt, stimmet alle jubelnd ein. Gott hat uns lieb. Freut euch in seinem Gnadenschein. Gott hat uns lieb. Die ihr in Sünden schlaft, erwacht. Suchet, was euch nun selig macht. Hin ist die bange Todesnacht. Gott hat uns lieb. Gott hat uns lieb. Gott hat uns lieb. Komm, stimmet alle, jubelt ein. Gott hat uns lieb. Kündigt's den Sündern überall. Gott hat uns lieb. Er kam vom Thron ins Erdental. Gott hat uns lieb. Sehet, der Heiland ist nun da, der für uns starb auf Golgatha. Wir sind erlöst, Halleluja. Gott hat uns lieb. Gott hat uns lieb. Gott hat uns lieb. Kommt, stimmet alle, jubelt ein. Gott hat uns lieb. Jubelt, die ihr euch ihm geweiht. Gott hat uns lieb. Schmeckt seine Güte und Freundlichkeit. Gott hat uns lieb. Er ist der seinen Sonn und Schild und unser Lieb und Hoffnung Bild. Er ist der allen Kummer stillt. Gott hat uns lieb. Gott hat uns lieb. Gott hat uns lieb. Kommt, stimmet alle, jubelt ein.